Auf einer Terrasse im Frankfurter Ignatius-Spitzbubi-Stadtteil, Ecke Schuld- und Sühneallee, hörten wir folgendes Gespräch. Du, Alfred? Ja? Könntest du bitte das Radio einschalten? Ich möchte gerne Nachrichten hören. Willst dir wohl wieder eine Meinung einreden lassen? Deine alltägliche Umerziehungshaltung reicht dir wohl nicht mehr, was? Nein. Ich will mich ja verschiedenst informieren, aus verschiedenen Quellen. Und du meinst, aus dem Quäkkasten da kommt eine andere Meinung als aus deinem Käseblatt? Aber ja, natürlich. Du glaubst wohl nicht daran, dass die meinungsgewaltigen, dir treudofen Konsumenten Tag für Tag mit der Tagespresse, dem Fernsehen und auch dem Radio die dir zugedachte Meinung aufdrücken. Von Bild bis ARD der gleiche Mist. Nein. Wir leben doch in einer Demokratie. Na, deine Gutgläubigkeit möchte ich mal haben. Uhr. Nachrichten vom Norddeutschen Rundfunk, Bonn. Der Bundesintegrationsminister Ismar Übel zog in einer Pressekonferenz Bilanz über das am vergangenen Wochenende in der Villa Hammerschmutz unter Schirmherrschaft des Präsidenten stattgefundene multikulturelle Cooking in. Die Teilnehmer verschiedenster Kulturkreise sollten sich bei dem gemeinsamen Kochen näher kommen. Bedauerlich äußerte sich der Minister darüber, dass statt kulinarischer Vielfalt nur ein ungenießbarer Einheitsbrei die Veranstaltung krönte. Negative Stimmen gab es auch über das Fehlen geschächteten Fleisches. Am Rande der Veranstaltung kam es zu kleinen Rempeleien zwischen Köchen aus verschiedensten Ländern. Diese konnten aber unter Einsatz von 5 Wasserwerfern und 20 Hundertschaften der Polizeikräfte nach 4 Stunden beendet werden. Der Sachschaden ist mit knapp 500.000 D-Mark gering. Rückblickend wertete der Bundesintegrationsminister die Veranstaltung als vollen Erfolg und weisend für die demokratische Zukunft Deutschlands. Warschau. Bundesaußenminister Pinkel wurde auf... Nein, es ist aber auch zu schön. Was? Na, diese Völkerverständigung. Wie? Wir dürfen wirklich dankbar sein, in der heutigen Zeit mit dieser Demokratie leben zu können. Dann möchte man doch gleich singen. Kein schöner Land in dieser Zeit. Sag mal, jetzt drehst du wohl vollständig ab, oder? Wieso? Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Im Zeitalter des organisierten Verbrechens. Die Polizei ist kurz vor der Bankrotterklärung und beschränkt sich nunmehr auf die Jagd nach vermeintlichen Rechtsradikalen. Im Staate herrschen Egoismus, Neid und Werteverfall wie nie gekannt. Die Politikerkaste überschlägt sie mit Korruptionsfällen. Bürgerkriege toben in Europa. Ausländerbanden kontrollieren ganze Stadtteile. Kindermord aus sozialen Gründen ist ganz normal geworden. Zeitgenössische Kultur gleicht einer Mischung aus Mickey Mouse und Hollywood-Horror. Wir stehen kurz vor dem ökologischen und wirtschaftlichen Kollaps. Und du singst kein schöner Land in dieser Zeit. Spinnst du? Jetzt singe ich dir mal ein Liedchen vor.